Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Britta Fecke, guten Morgen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán präsentierte auf dem Flüchtlingsgipfel in Wien seine Definition von Solidarität. Sein Land gebe jährlich 500 Millionen Euro zum Schutz der Grenzen aus. Das sei Solidarität, denn so erweise er auch Deutschland und Österreich einen großen Dienst. Dass Ungarn sich weigert, Flüchtlinge aus anderen EU-Mitgliedsländern aufzunehmen, hält Orbán dagegen nicht für unsolidarisch, sondern für folgerichtig. Mit einem Referendum gegen die Quotenregelung will er seinen Kurs am kommenden Sonntag vom Wahlvolk bestätigen lassen. Stefan Oschwart berichtet. Brüssel azt követeli, hogy Magyarország engedjen be illegális bevándorlókat. Mondjunk nemet. Brüssel will, dass wir illegale Einwanderer ins Land lassen. Sagen wir nein, fordert ein Radiospot der Regierung. Die Propaganda zum Referendum gegen die Flüchtlingsquote ist allgegenwärtig. Im Radio, auf großen Plakatwänden, Regierungschef Viktor Orbán nutzt jede Gelegenheit, um zu betonen, Ungarn braucht keinen einzigen Migranten. Wer sie braucht, soll sie reinholen, aber nicht uns aufzwingen. Laut Quotenregelung müsste Ungarn gerade einmal 1300 Flüchtlinge aufnehmen. Vor dem Europäischen Gerichtshof klagt Budapest dagegen und die nationalkonservative Regierung Orbán setzt auf ein Referendum am 2. Oktober. Marta Pardovi vom Budapester Helsinki-Komitee meint, die Botschaften zielen darauf ab, Migranten als Bedrohung darzustellen. Einige Plakatwände sagen, die Pariser Anschläge wurden von Zuwanderern verübt und haben 300 Menschenleben gekostet. Andere sagen, wussten Sie, dass 1 Million in Libyen darauf warten, illegal nach Europa zu kommen? Die Botschaften sind vor allem ans heimische Publikum gerichtet, denn die Regierungspartei Fidesz hat Konkurrenz von ganz rechts. Die rechtsextreme Partei Jobbik, die hat Orbán durch seine scharfe Rhetorik in der Flüchtlingskrise wieder auf den 2. Platz in der Wählergunst verwiesen. Viktor Orbán denkt schon an die nächste Parlamentswahl 2018, meint der Budapester Politologe Zoltán Kiseli. Deswegen hat die Regierung das als innenpolitisches Thema gefunden, seine Popularität über der eigenen Wählerschaft hinaus zu bestärken und zu zementieren, möglichst bis zur Wahl, weil die Migrationskrise wird bis zur Wahl nicht aufhören. Das bedeutet, zwischen den Wahlkämpfen gibt es keine Pause mehr, beobachtet Marta Pardovi vom Helsinki-Komitee. Sie ist seit der letzten Parlamentswahl in diesem Kampagnenmodus. Der Wahlkampfmodus ist also permanent. Es ist ein populistisches Spiel mit der Angst, aber es funktioniert. 2/3 der Ungarn finden den harten Kurs der Regierung gegenüber den Fremden gut. So wie diese Budapesterin. Ich bin mit den Maßnahmen der Regierung absolut einverstanden. Man müsste sie dort halten, wo sie geboren sind. Der Zaun ist gut. Und der soll noch verstärkt werden. Orbán setzt auf eine zweite Verteidigungslinie gegen eine Völkerwanderung, wie er sagt, von Fremden. Wir müssen sie stoppen. Wenn es nicht mit schönen Worten geht, auch mit Gewalt. Der Budapester Theatermacher Arpad Schilling beschreibt das Klima im Land so. Diese Flüchtlingskrise hat so einen Hass, selbst bei liberalen Menschen freigesetzt. Das ist schauderhaft. Das heißt, die Propaganda funktioniert. Die Stimmung vor dem Quotenreferendum in Ungarn am kommenden Sonntag schilderte uns Stefan Oschwart.